Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus ist kein Stück, wie es vorher und nachher je geschrieben wurde. Ob dieses Unstück überhaupt der Literatur, wie wir sie zu kennen meinen, zuzurechnen sei, fragt sich allen Ernstes, wenn der Autor selbst es in seinem Vorwort einem Maßtheater zudenkt. Dieses Szenengebirge würde, nach irdischem Zeitmaß gemessen, etwa 10 Abende umfassen. Ehrenwerte Versuche, die letzten Tage der Menschheit auf das bedeutende Theater der 20er Jahre zu bringen, angeregt immerhin von Max Reinhardt und Erwin Piscator, lehnte der Autor strikt ab. Eine 800-seitige, zerklüftete, dramatische Landschaft, allenfalls zugänglich durch das autistische Vorlesegenie des Karl Kraus. Karl Kraus, 1874 im Böhmischen geboren, war schon deshalb eine einzigartige Erscheinung unter den deutschsprachigen Schriftstellern, weil fast sein gesamtes Werk mit einem Medium identisch ist, einer Zeitschrift, die Fackel genannt. Von ihrer ersten Ausgabe im Jahre 1899 bis zu seinem Tode 1936 sind 922 Ausgaben der Fackel in Wien erschienen. Insgesamt 30.000 Seiten, von denen Kraus 25.000 selbst verfasst hat. Ein publizistisches Unikum, anfangs erfolgreich obendrein. Die Fackel, eine einzigartige Mischung aus Sprachstrenge, Pressekritik, Großstadtschreibe, unerbittlicher Satire und ein Gutteil von dem, was wir heute Klatsch nennen würden. Aber nicht die unverbindliche, voyeuristische Spielart des Klatsches, sondern aggressive, verbissene, überlegene, auch verletzende Kulturkritik. Eine Kulturkritik, die nicht war, was sie spätestens seit Adorno bei uns in der Regel ist, Ideologiekritik. Karl Kraus ist eher zu beschreiben als einer, dessen Verhältnis zur Sprache quasi religiös, sozusagen fundamentalistisch war, und der es ablehnte, zwischen Ethik und Ästhetik auch nur einen winzigen Spalt klaffen zu sehen. Am 28. Juni 1914 war der österreichisch-ungarische Thronfolger Franz Ferdinand von serbischen Verschwörern ermordet worden. Einen Monat später, auf den Tag genau heute, vor 85 Jahren, hatte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg erklärt. »Serbien muss sterben«, skandierte der Wiener Mob auf den Straßen. Der Ruf ist seither selten verstummt in Europa. Ebenso lange die Gemengelage auf dem Balkan vor allem Blut und Tränen produzierte. Und das dürfte mit dem Kosovo-Konflikt keineswegs abgeschlossen sein. »Serbien muss sterben«, tönte es auch, nachdem Karl Kraus zum Kriegsausbruch im Wesentlichen geschwiegen hatte, aus einer Art Weltkriegspanorama heraus, an dem Kraus seit 1915 schrieb, »Die letzten Tage der Menschheit«. Ein Vorwort stellt klar, welche Musik in diesem Riesenkonzert der Dissonanzen gespielt wird. Es ist, darauf ist bei Karl Kraus Verlass, Originalmusik. Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehen. Ich habe gemalt, was sie nur taten. Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die hier geführt werden, sind wörtlich gesprochen worden. Die grellsten Erfindungen sind Zitate. Sätze, deren Wahnwitz unverlierbar dem Ohr eingeschrieben ist, wachsen zur Lebensmusik. Alles authentisch, nichts erfunden. Will es das heißen? Ja und nein. Es gibt kein Muster. Shakespeare oder Büchners Dantons Tod sind Philologie und helfen nicht weiter. An der allegorischen Handhabung der Figuren mag es liegen, dass in den letzten Tagen der Menschheit fern von den einzigartigen inhaltlichen Vorgaben zwei Spielformen der Moderne anklingen, die in ihrer Radikalität so niemand erwartet hätte. Der Film und die Medien im Allgemeinen. Der Film wird ausdrücklich im Text erwähnt als unübertroffenes Medium, die Schlacht, die, wie es verächtlich heißt, Majestät des Sterbens und des Todes darzustellen. Die Unerbittlichkeit der satirischen Wut von Karl Kraus lag ja auch darin begründet, dass er zum ersten Mal systematisch in der Fackel und dann in den letzten Tagen der Menschheit den journalistischen Aberwitz der Kriegsberichterstatterin Alice Schalek, die süßliche Sumpfblütenprosa eines Hans Müller oder den kernigen Chauvinismus eines Ottokar Kernstock vorgeführt hat. Dies als erstes Beispiel einer grundsätzlichen Medienkritik zu begreifen, ist das Fanal, das Karl Kraus und die letzten Tage der Menschheit am Anfang des Jahrhunderts setzten.

Hast du den Bericht über Pschemisel fertig? Noch nicht? Aha. Aha, du bist nicht ausgeschlafen. Okay, schau dazu, sonst kommst du wieder zum Mulattieren zu spät. Oh, jetzt dann hörst du. Was? Was? Hast wieder alles vergessen? Na, ist seid's. Oh, jetzt dann hör zu, ich schärf dir noch einmal ein. Hauptgesichtspunkte. Erstens, die Festung war eh nix wert. Das ist das Wichtigste. Wie? Wie, man kann nicht? Was? Man kann nicht vergessen machen, dass die Festung seit jeher der Stolz? Oh, was? Alles kann man vergessen machen, lieber Freund. Oh, jetzt dann hör zu. Die Festung war eh nix mehr wert. Lauter altes Kraffelwerk. Wie? Modernster Geschütze? Oh, ich sag dir, lauter altes Kraffelwerk, verstanden? Na, jetzt dann gut. Zweitens, pass auf, nicht durch Feindesgewalt, sondern durch Hunger, verstanden? Dabei das Moment der ungenügenden Verproviantierung nicht zu stark betonen, weißt, Schlamperei, Palawatsch etc. pp. Tunlichst verwischen. Diese Momente drängen sich auf, aber das wirst schon treffen. Hunger ist die Hauptsache. Stolz auf Hunger, verstehst? Nicht durch Hunger, sondern durch Gewalt. Ah, was red ich? Nicht durch Gewalt, sondern durch Hunger. Na, als dann gut ist. Was? Das geht nicht, weil man dann merkt, dass kein Proviant? Wie? Und weil man dann einwendet, warum nicht genügend Proviant? Als dann gut, gehst halt drauf ein und sagst, unmöglich so viel Proviant als notwendig aufzuheifen, weil's eh der Feind kriegt, wann er die Festung kriegt, wann der die Festung nimmt. Wie er sie dann genommen hätte? Durch Hunger? Nein, dann selbstverständlich durch Gewalt. Oh, frag nicht so viel. Verstehst das dann nicht? Wann er also die Festung durch Gewalt nimmt und wir haben Proviant, nachher nimmt er ein Proviant. Darum dürfen wir kein Proviant haben, nachher nimmt er kein Proviant, sondern er nimmt die Festung durch Hunger, aber nicht durch Gewalt. Na, wirst du das schon machen. Sehr was. Muss in die Mess, hab nicht die Absicht, mich durch Hunger zu übergeben. Schluss. Der Abonnent und der Patriot. Also, was sagen Sie jetzt? Was soll ich sagen? Wenn Sie vielleicht meinen, wegen dem Augenleiden des Sir Eduard Gräser, sage ich, soll es allen gehen. Auch. Aber was sagen Sie zur Knebelung der öffentlichen Meinung in England? Weiß schon, der Herausgeber des Label Leader wurde vor das Polizeigericht geladen, weil gewisse Veröffentlichungen des Blattes gegen die Reichsverteidigungsakte verstoßen. Wegen sowas. No, und Frankreich ist ein Hund? Was sagen Sie zu Frankreich? Wissen Sie, was es dort gibt? Gefängnisstrafen für Verbreitung der Wahrheit in Frankreich. Sie meinen doch die Dame, die gesagt hat? Auch, aber jetzt hat ein Herr gesagt. Natürlich, ein Herr hat gesagt, Frankreich hat keine Munition. Und da vergibt man ihm 20 Tage. Er hat gesagt, die Alliierten sind in schlechter Lage und Deutschland war für den Krieg gerüstet. Aber bitte schön, erklären Sie mir das. Ich verstehe nämlich diese Fälle nicht. Ist es also unwahr zu sagen, Deutschland war gerüstet, oder ist es wahr zu sagen, Deutschland war nicht gerüstet? Na, war denn Deutschland gerüstet? Na, also wie? Merken Sie sich ein für alle Mal. Deutschland ist bekanntlich überfallen worden. Schon im März 1914 waren sibirische Regimenter... Natürlich. Deutschland war also vollständig gerüstet für einen Verteidigungskrieg, den es schon lange führen wollte. Und die Entente hat schon lange einen Angriffskrieg führen wollen, für den sie aber nicht gerüstet waren. Ja, sehen Sie, jetzt klärt sich mir der scheinbare Widerspruch auf. Manches Mal glaubt man schon, es ist etwas wahr und doch ist es unwahr. Na, in der Presse ist das oft sehr übersichtlich, in zwei Spalten nebeneinander. Und es hat den Vorteil, dass man ganz klar den Unterschied sieht zwischen uns und jenem. Noch, haben Sie gelesen? Plünderungen und Verwüstungen der italienischen Soldaten? Nicht weniger als 500.000 Kronen haben sie in Graviska aus einer Panzerkasse genommen. Und außerdem noch 12.000 Kronen aus noch einer Kasse. Habe ich gelesen. Eine Bande. Was sagen Sie zu dem Kolossalerfolg der Deutschen? Habe ich nicht gelesen. Wo steht das? Na, Frau, gleich daneben in der Spalten. Mir scheint, Sie lesen nicht ordentlich. Das muss mir rein entgangen sein. Wo war der Erfolg? Bei Nowogeorgiewsk.

Mensch, ich bin kein Wortemacher. Und einen Toast zu leisten dazu, reicht's nicht mehr. Dazu ist euer Ungarwein zu. Aber so viel kann ich noch sagen. Ihre Worte haben auch zu meinem deutschen Herzen gesprochen. Wo Disziplin fehlt, kommt das dicke Ende nach. Der schlappe Geist, der bei euch Österreichern in eurem Hinterland herrscht, würde unfehlbar auch die Front zum Wanken bringen. Es lebe die deutsche Organisation! Jawohl, bravo! Ja, oh, oh. Ja, ja, oho, ja, auch mir! Wir, meine Herren, auch wir! Oho, das gibt's nichts. Wir folgen unserer Feind! Was habt's denn? Jo, wer tummelt denn da? Ah, der Telefonoffizier! Exzellenz! Ach, das ist ein solcher Hund. Stellung, Zusammentrommels, Annäherungsräume liegen unter schwerem Vernichtungsfeuer. Also diese Chinesoße, die verderben einem die schönsten Erfolge. Das was, gar nicht ignorieren. Geht doch her. Reserven eingesetzt? Abschnittsreserven vollkommen aufgebraucht. Batterien müssen in Aufnahmestellung zurückgenommen werden. Ja, Donnerwetter noch mal! Nicht so, weil einsehen. Heute brauche ich einen klaren Kopf. Wie viel Stiefel und Kappen verloren, das sagte natürlich wieder nicht der Trottel das. Na du, Stiefel und Kappen? Nur was, Leid und Herren. Ja, scheint, dass euch lieben Österreichern die Friedensoffensiven denn doch besser gelingen sollen. Da hoffen wir, dass Hindenburg da mal zum Rechten sehen wird. Und schließlich ist es ja doch wieder an uns, aus dem Dreck da heraus. Meine Herren, wir sind stolz. Stolz, dass wir Schulter an Schulter mit unseren kampfgestellten Bundesgenossen in schimmernder Wehr. Meine Herren, ich trinke auf die Nibelungentreue in diesem Bündnis, das jetzt ausgebaut haben. Und vertieft. Jawohl, vertieft. Danke, meine Herren. Danke Ihnen. Sehr Kranzheuer des Vaterlands, mein Kaiser. So, danke schön, aber nur mal wieder ohne feierlichen Klimbim, wenn ich bitten darf, ja? Also die Wonnejans, die heben wir uns dann für den Tag des Sieges auf. Na, jetzt mal wieder eines eurer köstlichen Österreicher Lieder von eurem prächtigen Lehar, der noch bis und so viel Freude gebracht hat. Jawohl, was? Hey, Spieß, sag Schnucki zu mir. Schnucki, was ist das schon wieder? Also Schnucki, gut, Frau Moos. Ja. Aber was ist denn mit unseren Feldmatratzen, hä? Die sind ja halt ganz statt. Was singst du nicht mit, ha? Ja, die Schwester Paula, die hat dir ein Pupuchel, ist da tadellos. Da kann ich die Schwester Ludmilla verstehen. Aufhören, grauslicher Mensch! Na, was ist denn? Komplimente machen darf man auch nicht mehr. Na. Immer der mit seiner Anzüglichkeit. No, und ich Spaß labern! Nee, also nicht hört auf. Was ihr für ulkige Namen habt, was ist denn das wieder für ein Ding, was? Schon wieder der Diensthabende. Was, die Diensthabende? Was? Die Elendigen, soll diese Front schreien. Was ist denn los? Ich verstehe das nicht. Ich hab auch ausdrücklich. Also Kinder, also, macht mir bloß nicht flau hier, wo wir den Sieg schon so gut wie in der Tasche haben. Also Herrschaften, da sind wir in der Rüde Kack. Was ist denn los? Die Spitzen der Rückflugdivision erreichen bereits den Strand des Korpskommandos. Die gesamte Artillerie wurde im Stich gelassen. Die Straßen sind vom gepropften Train gesperrt. Die Truppen demoralisiert. Feindliche Kavallerie im schärfsten Nachdrängen. Du, Cordiela! Ja. Spähmeis war gut, aber schon sehr gut. Ja. Du, Cordiela! Ja. Wein ist gut, aber schon so gut. Ja. Du, Herr Oberst. Was ist denn? Nix. Meine Devise, Krieg, das ist nicht nur gegen den Feind tödlich. Da müssen die eigenen schon auch was spüren. Ui, damals haben sie es bei uns zum Hinrichten anstehen lassen. Na und der Butterweib, was die Butter für den Stab gebracht hat, wie sie halt warten müssen, haben sie halt gesagt, sie soll sich dazu stellen. Na und da hat man so ein Dach aufgehängt. Aber bitte, da gibt's nichts zu lachen. Irren ist menschlich, sowas kann ja vorkommen, nicht wahr? Bei den untergeordneten Organen. Sie sollte auf die Maschig-Seiten stehen kommen. Aber schöne Zeiten waren's doch, wie der Weißkirchner zu uns bei den Edelknaben auf Besuch gekommen ist. Also, da haben sie ihm zu ihren lebhafteren Kanonendonner empfohlen, ja! Und mit dem 30-5-Mörser haben sie nach flügenden Bauern schießen lassen, ja! Und den. Ja! Und ja, warum, Bellde? Ein Erzherzog war zu Besuch. Also, du, Oberauditor, wohnst nicht der Schluckst, da weiß ich nicht mehr welcher. Du hast doch den Fall in Kragujewatz gehabt mit die, 44, so. Hast du da keine Unannehmlichkeiten gehabt? Ja, in Kragujewatz, das war eine Sauferei. Es ist wirklich unglaublich, was die Leute saufen. Weißt, ich hätte da 300 hinrichten lassen. Trunkenheitsexzesse können nicht geduldet werden. Ich hab den Leuten ehrenvollen Tod durch Erschießen ausnahmsweise bewilligt. Hätte man fotografieren sollen, das hast du wirklich verdienstvoll gemacht. Ja, ich habe nur meine Pflicht erfüllt. Der Oberst hat gesagt, ich statuiere mal ein Exempel. Was hat er gesagt? Na, du? Der Musikfritze schläft. Ja. Spielt man auf dem Friedhof La Bassée? Nein. Hier steht, spielt's Mietzel. Seid doch netter. Also Mietzel. Also, das ist ja toll. Ja, das haben sie immer in der Gartenbau. Ja, ist ja Variety und die Rolette haben. Ja, die Gartenbau. Wir noch die Schenkwur. Wir brauchen keine Schwiegermama. Spritz! Einen Tampus vom Shampoo. Ja, genau. Nobel geht die Welt zu groß. Schön war der Tanz, aber Spültanz an Spülz, der schöne blaue Donau. Spülz. Exzellenz, Depesche. Was? Was ist, Depesche? Was? Meinten uns, dezimieren die Bagage übereinander? Sollen uns ein paar frische Regimente einsetzen? Antreiben, alles geschwind. Was los? Ach was, so die Gasgranaten gehen auch nicht. Sauwirtschaft übereinander. Ja, also nur hört mal, das soll denn doch nicht. Also das geht doch bei uns. So ein Ballerwatsch, was? So ein Pelzsuchen kann man halt nichts machen. Ach, vorbei gelungen. Bisschen schlapp, die lieben Österreicher, bisschen schlapp. Was ist denn, Schwester Paula? Au, frischer Mensch, na, das... Na, man wird doch noch angreifen dürfen, oder nicht? Aufhören, ihr Menschen! der mit seiner Mutter? Spulz einmal in der Nachtwende, lieber Herr Mann. Jawohl, in die Nacht. Lieber Herr Mann. Das ist ja ein herrliches Lied. Einfach süß, von wem ist denn das? Das ist, ich weiß nicht. Von Egon Schubert. Ah, natürlich. Das wollte man ja eigentlich wissen. Ja, euer Schubert, den hat der Wiener uns denn doch voraus. Das nicht so wollen. Also bitte, bei Dolmein. Ach, das war einmal. Da haben wir doch einen anderen Tag weit mehr verjast als ihr in einem ganzen Jahr. Beim Ausräuchern von letzten Franzosennestern, weißen und farbigen Engländern und so. Jawohl, unsere deutsche Handgasbombe B. Da verspritzt sich die Giftmasse und erzeugt eiternde Wunden. Mit einer Absonderung wie ein richtig gehender Tripper. Nanu? Das ist doch wissenschaftlich einwandfrei festgestellt. Der Mann ist erst am anderen Tag kaputt. Ein Tag ist kaputt. Ja, bei ihr. Was ist mit dem Paula? Das ist ein guter Mensch. Das hat ein Popotchen, das ist prima. Was ist denn? Was heißt das? Warum schießen Sie damit mehr? Das Licht. Grüße! Was ich einfach ausdrücklich! Das ist wirklich nur bei uns möglich! Was habe ich der Bagage eingeschärft? Wenn eine Patrone fällt, kannibalisch strafen! Mit kräftigem Hurra, ungestüm auf Gegnerstöße. Ihm noch auf kurze Distanz einzelnen die Nasen brennen, das sofort mit dem Beilnet in die Rippen ungetreu, rücksichtslos nie machen. Euer Gewehr bleibt trotz Handgranate und MG stets beste Freund der Infanterie. Offiziere müssen hart sein und beste Kräfte herausfordern. Und was habt's gemacht? Diese faulen Schweine, diese faulen Hunde, diese, der mein Mäuschen, wunderbar, diese Schriebe, nicht durch den Feind, durch Hunger! Und da haben's angesetzt. Da haben's zersetzen, du Grüße. Aufhängen! Ich war derjenige. Ich hab's immer vorausgesagt. Das Unglück unserer Armee wird. Selbst mein Chor mit Reißen, dieser bodenlose Leichtfindung, unausrotzbar, nichts als Fressen und Menschen, Demoral. Da dran sind diese Krüppel schuld vorne, diese Frontschweine, diese... Ja, was ist denn geschehen? Nix. Schossen haben sie in Otterkrieg. Ach, wo waren die Maschinen quer zum Antreiben? Wo bleibt unsere artilleristische Überlegenheit? Diese Schufte, das nach einem vierjährigen beispiellosen Ringen gegen eine vorbildliche Übermacht bei Spielgeben unsere Glorie. Da kommen sie auch am Ende. Da.